Deutschlandfunk. Rock etc. My birth name is Clementine Bruget O'Connor Creevy. I have a long Irish French name. My band name is Cherry Glazer. I would describe our music as being melodic, heavy, rock, groovy guitar music. Clementine Creevy, 22 Jahre, Geburtsort New York, Lebensmittelpunkt Los Angeles. A music maker, a musician and an artist. Young, angry woman from L.A. I like records, and I like good music, and I like Jackie Shane. Clementine Creevy like und ihr Trio, Cherry Glazer. And I like the Melvins, and drums and guitars. Eine Sendung von Anja Buchmann. I hate waking up in the morning and having interviews. Was durch Zeitverschiebungen zwischen Deutschland und Los Angeles aber sein muss. And I like Italian food. Clementine Creevy, Frontfrau Kopf und Bauch der Band Cherry Glazer, ist zwar nicht in einer Musikfamilie aufgewachsen, hat dort aber sehr viel Unterstützung erfahren für ihre Leidenschaft, die schon sehr früh begann. Ich glaube, ich habe sehr viele merkwürdige Songs gesungen, die ich selbst erfunden habe. Einfach verrückte Sachen. One day my shoes are gonna be red. Just weird shit. Außerdem wurde sie als Kind schon auf ihr späteres Tourleben vorbereitet. Natürlich nicht bewusst, aber die Jahre des Reisens mit ihrer Mutter, bevor sie schließlich in L.A. landeten, haben Clementine Creevy sehr geprägt. We were like two peas in a pod. My mom. Wir waren einander sehr ähnlich. Meine Mutter war alleinerziehend, sie war sehr kreativ und wir sind sehr oft umgezogen. Und ich habe das geliebt. Ich mochte das Umziehen, in all diesen großartigen Städten zu sein. Größtenteils lebten wir in Chicago, New York und L.A. Ich habe gelernt, wie es ist, auf Achse zu sein. Das war normal für mich. Teenage Girl von Creevys erster EP unter dem Namen Cherry Glazer. Der Bandname bezieht sich übrigens auf die, nur etwas anders geschriebene, Radiomoderatorin Cherry Glazer vom US-Radiosender KCRW im Bundesstaat Kalifornien. Damals machte Creevy noch schrägen DIY-Gitarrenrock, der Gesang leicht verhallt im Hintergrund. Als sie die EP Papa Cramp veröffentlichte, war sie tatsächlich erst 15 oder 16 Jahre alt, erinnert sich Creevy. Zunächst hatte sie ein paar Songs auf Soundcloud hochgeladen, dann interessierte sich das kalifornische Independent-Label Burger Records für sie und brachte 2013 besagte EP und 2014 das Album Hexel Princess heraus. Thank you. Als Clem Creevy 10 Jahre alt war, begann sie Gitarre zu spielen. Erst auf der A, dann der E-Gitarre. Zunächst hatte sie eine Rickenbacker, die sie auch auf ihrem vorletzten Album Apocalyptic noch besang. Und zwar im Song Nuclear Bomb. Dort heißt es Black like a nuclear bomb. We share the same blood. Black like a nuclear bomb. We share the same blood. You're not alone, love. Black like a nuclear bomb. We share the same blood. You're not alone, love. Her smile shines through the desolate crowd. Her heartbeat fell through the clouds like a painted picture. Painted picture. Black, like a nuclear bomb. You feel the pain come, the pain come. As the swell. Aber auch wenn Clementine Creevy und ihre Rickenbacker-Gitarre das gleiche Blut teilen, sie hat sich von ihr getrennt und spielt stattdessen eine Fender Stratocaster. The Rickenbacker is beautiful, but it was really jangly and very sort of thin. And die Rickenbacker ist wunderschön, aber auch ein bisschen klirrend und dünn im Sound. Diese Gitarre war von 1966 und irgendwann schwierig zu spielen. Insbesondere wenn ich sehr hart geschlagen habe, hatte ich Probleme mit dem Sound. Sie klang dann merkwürdig. Also habe ich mein Geld zusammengenommen und mir die Standard Strat gekauft, da ich mehr mit dem Klang experimentieren wollte und ein Instrument brauchte, das auch auf Tour langlebiger und widerstandsfähiger ist. Ich mag sie sehr. Sie ist klar, kräftig und laut. Sie hat den perfekten, harten und sauberen, cleanen Ton, den ich sehr mag. Es passt einfach gut zu dem, was ich mache. Oft ist es ja eine Art von Punkrock. I feel like it's great for what I do, which is like in a lot of ways just sort of punk rock music. Die Strat ist jetzt ihre neue große Liebe. Clementine Creevy scheint ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Gitarren zu haben. Letzte Nacht habe ich geträumt, meine Strat sei geklaut worden. Das war furchtbar traurig. Also jetzt über sie nachzudenken und sie ist noch da, macht mich sehr glücklich. Stupid Fish aus dem aktuellen Album Stuffed and Ready von Cherry Glazer, veröffentlicht im Februar dieses Jahres beim renommierten Indie-Label Secretly Canadian, auf dem Musiker und Bands wie Anthony and the Johnsons, Yearsayer oder Animal Collective ihre Alben rausgebracht haben. Auch Cherry Glazers Vorgänger Apocalyptic wurde hier veröffentlicht. Die Label-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten eine Show von Cherry Glazer besucht und anschließend den Plattenvertrag mit ihr gemacht. Ein Album, auf dem nachdem sie zeigt, was sie denkt, auch wo sie politisch steht, während das neue Stuffed and Ready mehr sie als Person in den Vordergrund stellt. It's more direct and simple and heavy. Es ist direkter, einfacher, härter und mehr geradeaus. Ich finde, das Album ist in vielerlei Hinsicht besser. Ich habe in den Jahren gelernt, noch besser zu hören und auch auszudrücken, was ich will im Studio. Der Produzent Carlos hat mir dabei sehr geholfen. Wir haben eine enge Beziehung. Er hat schon meine letzten Alben produziert und wir hatten viel Spaß. Apocalyptic war dreckiger, ungeordneter, mehr am Maximum. Ich war an dem Punkt, mich als Musikerin zu beweisen gegenüber mir selbst und gegenüber anderen Menschen. Ich war sehr fleißig, habe in den Texten viele Metaphern benutzt. Und bei Stuffed and Ready habe ich mir einfach Zeit genommen, zu begreifen, wer ich bin, mich anzuerkennen und mir und anderen nicht mehr so viel beweisen zu müssen. Ich wollte die Songs einfach so lassen, wie sie sein wollten. That feeling of trying to prove something to myself and others, and just wanted to let the songs be what they wanted to be. I can sit in misery like a broken woman, easier to see. I can give you all. On my real life, that song is a lot about this weird phenomenon of feeling like you're a brand and feeling like you as a person can be commodified as a brand, and how strange and neurotic that can feel. That's not my real life. In diesem Song geht es um das merkwürdige Phänomen, dass du dich selbst wie eine Werbung fühlst, dass du als Mensch sozusagen kommerzialisiert wirst. Das fühlt sich seltsam und neurotisch an. Und natürlich, manchmal schmeichelt es mir auch, dass so viele Menschen unsere Musik mögen und uns auf Instagram folgen. Das ist schon auch cool. Aber Instagram als Format ist schon schräg. Man assoziiert damit einfach Zuckerbergsche Silicon Valley Freaks oder so. Format is a very weird thing. It's basically the product of like weird Zuckerbergian Silicon Valley freaky guys. Natürlich ist auch Creevy auf Instagram aktiv. Über 50.000 Follower hat sie auf der Plattform, die sie regelmäßig mit neuen Tourfotos, Bildern im Studio oder mit der Gitarre vor ihrem Haus versorgt. Und wie sie schon sagte, bei aller Kritik an dem Format, es schmeichelt ihr auch, von vielen Menschen geschätzt zu werden. Ein innerer Widerspruch, den Clem Creevy auch nicht auflöst, jedoch teilweise in ihren Songs thematisiert. Sie bedient selbst die sozialen Medien, deren Wirkung sie kritisiert. Vielleicht kommt daher auch ihre Wut, die sie musikalisch verarbeitet. We can feel angry when we feel out of control and that's an interesting idea because wir sind wütend, wenn wir die Kontrolle verloren haben. Das ist interessant, denn warum müssen wir uns kontrollieren? Wofür brauchen wir diese Sicherheit? Ich habe einiges darüber geschrieben, dieses Kontrollieren wollen und die Wut, die damit verbunden ist, die Selbstsabotage, die von dem menschlichen Gefühl kommt, sich klein und unterlegen zu fühlen. Und das wiederum kommt zu einem großen Teil aus der amerikanischen Gesellschaft. Dort lernen wir das. Und das prägt uns und unsere Art, Entscheidungen zu fällen. It shapes a lot of us and I think it informs a lot of our decision making. Die amerikanische Gesellschaft, die immer noch ihren Alles ist möglich Traum weiter bedient, man kann aufsteigen, wenn man nur hart genug dafür arbeitet und besser ist als andere, was Clementine Creevy überhaupt nicht gefällt. I think American society tells us to compare ourselves to each other. Die amerikanische Gesellschaft bringt uns dazu, uns immer mit anderen zu vergleichen. Dabei sollten wir uns eher an Stimmungen und Atmosphären von Schönheit orientieren. Aber nein, wir vergleichen uns immer mit anderen. Und in Wirklichkeit sind wir doch alle einzigartig und sollten genauso sein, wie wir sind. Eine merkwürdige Realität ist das manchmal. Ich denke, in Reality, we are all unique and meant to be that way. And it's a strange reality sometimes. Thank you. Die Wut der Clementine Creevy, die sie in kräftigen, verzerrten Gitarrenriffs zum Ausdruck bringt, hat natürlich viele Nährstoffe. Einer davon ist auch die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten. Ihr Album Apocalyptic hat Cherry Glazer 2017 am Tag der Vereidigung des US-Präsidenten veröffentlicht. Ein kleiner Protest gegen die Wahl eines Staatsoberhaupts, das Clem Creevy mit aller Deutlichkeit und Wut ablehnt. Auch wenn sie für die nächsten Wahlen im Jahr 2020 derzeit keine großen Hoffnungen hat, dass sich etwas verändert. I think I would be maybe a little bit sort of like state TV propaganda machine with Fox News, which is like. Ich wäre wohl naiv, wenn ich sagen würde, Trump wird nicht bleiben. Denn er hat diese staatliche TV-Propagandamaschine Fox News kreiert, die viele Menschen als hauptsächliche Nachrichtenquelle nutzen und dadurch eine Art Gehirnwäsche erfahren. Die traurige Realität ist, dass er viele Unterstützerinnen und Unterstützer besitzt und eine fast diktatorisch geführte Festung durch sie aufgebaut hat. Sort of insane dictator-like stronghold on his supporters. Juicy Socks ist ein Song, in dem Creevy sich gegen Donald Trump wendet. Eine Textzeile lautet: I don't want nobody hurt, but I made an exception with him. Song is about our president and feeling sort of very out of control, desperate. Dieser Song ist über unseren Präsidenten und das Gefühl, außer Kontrolle zu geraten. Hoffnungslos, verzweifelt, durcheinander und beschämt darüber zu sein, dass er unser Präsident ist. Ich bin so frustriert und wütend und habe tatsächlich gewalttätige Gedanken. Frustration and violence and anger. I don't want nobody hurt, but I made an exception with him. Rock etc. im Deutschlandfunk mit Young Angry Woman from L.A., Clementine Creevy und ihr Trio Cherry Glazer. Die Band Cherry Glazer besteht seit etwa 7 Jahren, mit der Bandleaderin als Konstante. Meist war es ein Trio, für 2 Jahre gesellte sich die Musikerin Sasami Ashworth als 4. dazu und bediente die Synthesizer. Inzwischen sind sie wieder zu dritt unterwegs und Sasami geht eigene Solowege. Im März erschien ihr Debüt bei Domino Records. Sehr spannend ist Cherry Glazers Weg hin zur aktuellen Platte Stuffed and Ready, denn letztlich gab es 2 Aufnahmeprozesse relativ kurz hintereinander. Zunächst ging die Band mit John Vanderslice ins Studio, war auch angetan von den Recordings, beschloss aber, dass diese Aufnahmen nicht für das 3. Album geeignet seien. He is much more like, you know, get everybody together and sort of create this moment, this sort of like live musical moment. John ist eher der Typ, kommt alle zusammen und kreiert diesen wunderbaren Live-Musik-Moment, diese Verbindung, wenn alle in einem Raum zusammen Musik machen. Das ist wunderbar. Ich liebe es. Das ist in vielerlei Hinsicht das Wesen von Musik. Das Zusammenspielen mit deinen Freunden und anderen Musikerinnen und Musikern. Eine absolute Qualität, die Clem Creevy sehr an ihrem Kollegen und Freund Vanderslice schätzt. Aber es passte eben nicht zu ihrem 3. Album. Dort wollte sie etwas anderes, wollte die Songs durchdachter, detaillierter bearbeiten. All dies fand sie bei Carlos de la Garza, der schon Apocalyptic mitproduziert hatte. Carlos is more like, let's craft the song first and let's like make this a good song before we jump into recording it. Carlos ist anders. Bei ihm geht es eher darum, den Song zuerst richtig zu entwickeln und zu arrangieren, einen richtig guten Song zu machen, bevor der dann aufgenommen wird. Aber das Ganze hat auch damit zu tun, dass ich John als Toningenieur engagiert habe und Carlos als Produzenten. Hätte ich John auch als Produzenten gewollt, wäre es vielleicht anders gelaufen. Auf jeden Fall habe ich dann Carlos getroffen, hatte viele Ideen. Er hat Bass gespielt, ich Gitarre und dazu gesungen. Und daraus haben wir die Demos entwickelt. Danach über die Arrangements gesprochen und anschließend aufgenommen. Schlagzeug, Gitarre und Bass und zum Schluss den Gesang. Das alles ist in einer Art Mixing-Raum geschehen. Es war keine Live-Aufnahme, wo alle zusammengespielt haben. Wir haben uns intensiv ausgetauscht und wollten jeden Song sehr fokussiert haben auf den jeweils wichtigen Aspekt. Das hat zu einem Album geführt, das sehr auf Details achtet. Spent a lot of time doing that and I think that resulted in an album with a lot of attention to detail. Insbesondere auf dem Album Apocalyptic von Cherry Glazer hört man einige Songs über Feminismus und weibliche Selbstbestimmung. Aber auch heute ist es noch ein wichtiges Thema für sie. Die Frage danach, ob sie sich als Feministin bezeichnet, beantwortet sie mit einem überzeugten "Of course, yes." Zur Single-Auskopplung Daddy wurde auch ein besonderes Video veröffentlicht. Der Song baut auf einem Vierton-Gitarrenmotiv plus schnellem Beat auf. Im Refrain dann Snare und Bassdrum, in stoischen Vierteln kräftige Beckenschläge und verzerrte Gitarren. Im Video dazu eine einzelne Knetgestalt in Orange, die von unzähligen anderen blauen Gestalten umringt wird, die immer wieder erfolgreich versuchen, mit ihren Händen und Armen nach ihr zu greifen. Daddy is feeling like a lot of the men in your life can take on these sort of like parental patriarchal roles. In Daddy geht es um ein Gefühl, dass viele Männer in deinem Leben eine Art patriarchische Vaterrolle übernehmen. Das passiert einfach, weil wir alle im Patriarchat konditioniert sind. Und das macht mich wirklich verrückt. How that makes me really fucking mad. Where should I go, Daddy? What should I say? Where should I go? Is it okay with you? Who should I fuck, Daddy? Is it you? Is it you? Is it you? Where should I go, Daddy? What should I say? Where should I go? Is it okay with you? Who should I fuck, Daddy? What should I say? Where should I go? Is it okay to play? Woman from LA, Clementine Creevy und ihr Trio Cherry Glazer. Ich möchte mich manchmal verstecken. Ich bin auch ein einsamer Mensch, eine Einzelgängerin. Eine Sendung von Anja Buchmann. I love being in my own world, but I also feel guilty about being a solitary person sometimes. Ich bin gerne in meiner eigenen Welt und fühle mich gleichzeitig schuldig dafür. Denn ich denke, ich sollte rausgehen und mit Menschen kommunizieren. Aber manchmal möchte ich Kunst am liebsten in einer Art Vakuum kreieren.